Einheit 15. So viel Deutsch können Sie schon. Übung 1a. Hören Sie die Internationalismen und sprechen Sie nach. Der Virus. Das Antibiotikum. Der Infarkt. Der Stress. Die Klinik. Der Alkohol. Die Gymnastik. Der Tabak. Die Aerobik. Die Angina. Das Koffein. Die Fitness.